Hebräer Kapitel 13. Bleibet fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein vergesset nicht, denn durch dasselbige haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherberget. Gedenket der Gebundenen als die Mitgebundenen und derer, die Trübsal leiden, als die ihr auch noch im Leibe lebet. Die Ehe soll ehrlich gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt. Die Hurer aber und Ehebrecher wird Gott richten. Der Wandel sei ohne Geiz, und lasset euch begnügen an dem, was da ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Also dass wir dürfen sagen, der Herr ist mein Helfer und will mich nicht fürchten, was sollte mir ein Mensch tun? Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, welcher Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasset euch nicht mit mancherlei und fremden Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisen, davon keinen Nutzen haben, so damit umgehen. Wir haben einen Altar, davon nicht Macht haben zu essen, die der Hütte pflegen. Denn welcher Tiere Blut getragen wird durch den Hohenpriester in das Heilige für die Sünde, derselbigen Leichname werden verbrannt außer dem Lager. Darum auch Jesus, auf das er heiligte das Volk durch sein Eigenblut, hat er gelitten außen vor dem Tor. So lasset uns nun zu ihm hinausgehen außer dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hie keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lasset uns nun opfern durch ihn das Lobopfer Gott alle Zeit. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohl zu tun und mitzuteilen vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Gehorchet euren Lehren und folget ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft dafür geben sollen, auf dass sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das ist euch nicht gut. Betet für uns. Unser Trost ist der, dass wir ein gut Gewissen haben und fleißigen uns, guten Wandel zu führen bei allen. Ich ermahne euch aber zum Überfluss, solches zu tun, auf dass ich aufs Schierste wieder zu euch komme. Gott aber des Friedens, der von den Toten ausgeführet hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Testaments, unseren Herrn Jesum, der mache euch fertig in allem guten Werk, zu tun seinen Willen und schaffe in euch, was vor ihm gefällig ist, durch Jesum Christum, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, haltet das Wort der Ermahnung zugute, denn ich habe euch kurz geschrieben. Wisset, dass der Bruder Timotheus wieder ledig ist, mit welchem, so er bald kommt, will ich euch sehen. Grüßet alle eure Lehrer und alle Heiligen. Es grüßen euch die Brüder aus Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Amen.